Abschnitt 4 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Erbfeind, Teil 4. Jonathan stieß im Walde zur Hauptmasse erschöpft, berauscht, allen bald voran. Im Vorübergehen tauchte er seinen Stab in eine Honigwabe, schlürfte die Spitze ab, unkundig des Gebotes und Schwures. Seine übermüdeten Augen frischten wieder auf, er lobte den anderen die Erquickung und erfuhr nun erst vom anbefohlenen Fasten. Den ganzen Tag hindurch bis zum Abend hielt das Jagen an, dann fielen alle ermattet nieder. Sie nahmen sich nicht die Zeit zum Schlachten und Beten, sondern stürzten sich, vor Hunger vergehend, auf rohes, blutiges Fleisch, dem Gesetze Jahwes zuwider. Der Priester, der den Tag hindurch überflüssig gewesen war, beschwerte sich. Saul hörte auf ihn. Der erste Hunger war gestillt, man fand Zeit. Ein Altar wurde errichtet und geopfert. Alle schmausten und gedachten zu rasten, nur der König nicht. Er wollte nach kurzer Pause weiter die Grenze überschreiten, wie eine Hagelwolke ins überraschte, ängstlich sich duckende Land des Erbfeindes einfallen und so den Sieg bis zum letzten vervollständigen. Große Reichtümer lockten, die meisten waren bereit, die Müdigkeit zu überwinden, andere widerstrebten, sie konnten nicht mehr. Das geforderte Orakel war ungünstig. Wessen Sünde stand dem Plan des Königs entgegen? Der Priester loste mit Urim und Thummim. Das Heer ging frei aus gegen den Fürsten. Zwischen Saul und Jonathan stand nun das Urteil. Urim erschien zum anderen Male. Jonathan war gezeichnet. Der kühne, Geliebte, der den Tag eingeweiht und durchgekämpft hatte wie kein zweiter, sollte Schuld haben an Gottes Ungnade? Wie denn? Er hat das Fastengelübde gebrochen, als er im Wald vom Honig kostete. Saul erhob sich vom Stein. Der König sprach. Der König richtete. Der König verurteilte. Wissentlich oder unwissentlich, wer das Gesetz übertritt, im Kriege zu dem, auf der Spur des Feindes, der ist verfallen und ist's mein Sohn und Stolz und ist's ein Held und Führer, er hat verwirkt. Jonathan muss sterben. Da erzitterte das Volk von Israel und Juda, denn hoch über ihm rauschten durch das nächtige Dunkel die Schwingen der Übermacht und Übergröße, erbrauste der unbeugsame Wille zum Rechte und zur Gerechtigkeit, und nun erst ward sich jeder voll bewusst, was das Wort birgt und bedeutet, ein König. Dann aber geschah das Wunder. Jonathan hatte unter allen den vielen Kämpfern keinen Gegner, keinen Neider. Das Heer kann nach uralter Sitte und seinem Kriegsfug gemäß den Verurteilten vom Tode lösen, wenn es einstimmig die Gnade übt, die nicht einmal der Feldherr spenden darf. Denn des Volkes Wille überwindet menschliche und göttliche Satzung und ändert sie. Er ist gewaltiger als Schwur und Fluch. Ohne Widerspruch hatte Jonathan sich zum Sterben bereitet. Nun wurde er einhellig losgesprochen und stand frei. Saul wandte sich schweigend ins Zelt. Jetzt musste er allein sein mit sich selbst. Die anderen umjauchzten den Wiedergeborenen, ihnen Wiedergeschenkten. Freude und Glück erfüllten die Nacht, endeten die Schlacht und Verfolgung. Und nur einer hockte nach Jonathans Lösung untätig, igelhaft und mürrisch in sich versenkt, abseits auf der Erde, der Lagerpriester Ahia. Man durfte es nicht wagen, in Philistäa einzubrechen, sobald der Feind Gelegenheit gefunden hatte, sich zu sammeln und die reichen Hilfsquellen seines Landes zu nutzen. Saul musste sich an dem bisher Erreichten genügen. Er stellte den Feldzug ein. Das befreite Gebiet fiel Israel-Juda wieder zu, die alte Grenze wurde hergestellt. Und auch die Philister zogen es vor, den Krieg mit dem hebräischen Einheitsstaat, der sich mit einem Schlage so machtvoll und furchtbar erwiesen, ruhen zu lassen. Der König blieb darum nicht müßig. Es galt, für kommende Entscheidungen vorzusorgen. In raschen und energischen Vorstößen warf er sich auf die Randvölker im Süden, Osten und Nordosten, zertrümmerte das Ammoniterreich, schlug die Edomiter und Moabiter und andere Nachbarn. Nur ganz selten traf ihn ein Rückschlag. Er war so schnell in Angriff und Wucht, dass den Feinden keine Zeit zum Zusammenschluss untereinander blieb. Die Hilfe der Philister fiel aus, sie hatten genug mit sich zu schaffen. Auch hielt Saul sie durch kühne Grenztruppen im Schach, wohl unterstützt durch seinen Vetter Abner, den Sohn des Näher. Ein Mann von gleicher vaterländischer Gesinnung wie der König selbst, wortkarg, zuverlässig, treu und militärisch hochbegabt, so dass er bald zum Feldmarschall aufrückte. In dieser Stellung verblieb er während der ganzen Regierungszeit Sauls, der in ihm seinen getreuesten Helfer und Berater fand, dem er auch widerstrebende Ansichten nicht verargte. Denn Saul war auch groß darin, dass er Größe neben sich ertrug und freie Männer und freies Wort schätzte. Er sah in Abner allzeit den Freund und erkannte willig seine Bedeutung an, ohne ihn als untertänigen Knecht zu behandeln oder seine Verdienste um Volk und König als handlanger Arbeit zu verkleinern. Seiner Königswürde vergab er dennoch nichts. Er richtete seinen Hofstaat angemessen, wenn freilich ohne Prunken, Prahlen und Protzen ein, beließ ihn aber in Gibea. Wenn es auch andere zur Hauptstadt geeignetere Orte gab, so wollte er sich doch von seiner Wurzel nicht lösen. Ein Baum, der seine Kraft der heimischen Scholle entsaugt, so schien ihm der Gedanke des Königtums. Er widerstand deshalb auch dem Anreiz, durch Heirat mit fremden Fürstentöchtern dynastische Beziehungen anzuknüpfen. Einen Harem musste er natürlich einrichten, das forderte seine Stellung, aber er barg nur Töchter des Landes. Und seinem Herzen stand seine erste Frau, Ahinoam, allezeit am nächsten, wie auch ihre Kinder, Jonathan und dessen Brüder Isio und Malchisua und die Töchter Merab und vor allem die jüngere Michal, diese ihm am allerähnlichsten an Aussehen und Charakter. Der Bürokratie abhold, schuf er kein umfassendes Hof- und Staatsbeamtentum, ließ vielmehr den einzelnen Stämmen unter ihren ansässigen alten Geschlechtern weitgehende Selbstverwaltung. Unerbittlich forderte er Zusammenhalt und völlige Unterwerfung nur in einem, im Heeresdienst. Denn wenn auch von geringeren Gegnern keine große Gefahr drohte, so war doch der Krieg gegen den Erbfeind nie durch einen wirklichen Frieden abgeschlossen. Die Grenzkämpfe währten ununterbrochen und Saul wusste wohl, dass das gesamte Juda-Israel seine Machtstellung noch einmal in hartem Kampfe würde zu verteidigen haben. Deshalb arbeitete er emsig an der Ausgestaltung und Bewaffnung der Armee. Jeder Mann wurde gemustert und ausgebildet. Eine besondere stehende Elitetruppe bildete der König aus den tüchtigsten und rüstigsten Leuten. Dies schien eine kleine Schwäche von ihm, seine Vorliebe für die langen Kerle. Aber diese Garde bedeutete doch mehr als eine Laune und als ein königliches Spielzeug. Einen größeren Feldzug unternahm er gegen die Amalekiter, weniger aus eigenem Antrieb als auf Drängen Samuels. Der König wusste wohl, was den Priester gerade zu diesem Verlangen trieb. Die Amalekiter hatten ihre Sitze im Wüstengebiet zwischen Kanaan und der Halbinsel Sinai. Der Überlieferung nach hatten sie sich den von Süden her ins gelobte Land eindringenden Geschlechtern, also Juda, Simeon und dem damals noch nicht aufgeteilten Priesterstamm Levi, besonders feindselig erwiesen. Aber diese verjährten Ereignisse reizten den Zorn der Priesterschaft in Wahrheit nicht. Sie wollten vielmehr durch die Gesamtheit der Hebräer die gefährlichen Nachbarn von Juda gründlich und möglichst auf immer schwächen. Denn im Süden, in Juda, lag die Zukunftshoffnung der konservativen Partei. Nur äußerster Not gehorchend hatte es sich dem Einheitsstaat eingefügt, der israelitische König verletzte von vornherein ihr stark ausgeprägtes Sondergefühl. Und wenn sein Erfolg und seine Persönlichkeit auch alle Einwendungen überwunden und eine starke reichsunitarische Strömung auch in Juda gebildet hatten, so sahen die vornehmen jüdischen Geschlechter doch immer noch scheel genug auf den Hergelaufenen, den Emporkömmling aus Benjamin, den Sohn des Nordens. Besonders aber bestand und wuchs der Gegensatz durch die religiösen Verschiedenheiten. Israel war lässig und duldsam. Neben Yahweh, Jehova, wurden andere Gottheiten, oft rein örtlicher Art, verehrt und angebetet. Saul selbst hatte aus seiner Gleichgültigkeit auf diesem Gebiete nie Hehl gemacht. Die eigenmächtige Feier der Brandopfer auf dem Gilgal blieb ihm unvergessen. Juda dagegen war streng jahwistisch, für den wahren Glauben eifernd und bigott. Hier besaß das Priestertum seinen reichsten Hort. Durch einen Sieg über die Amalekiter wurde der Süden von der ständigen Bedrohung befreit. Erreichten die Priester dies, so erwarben sie sich Anspruch auf Dank, und die Judäer hatten zudem die Hände frei, wenn es in Gottes unerforschlichem Ratschluss etwa wieder einmal sich ereignen sollte, dass das großhebräische Reich zerfiel, Norden und Süden sich wieder trennten und man, was Gott verhüten möge, seine heilige Kirche, seine geweihte Priesterschaft, die Stammeseigenart und die alten Überlieferungen gegen den freigeistigen und sogar ketzerischen Aufklärricht der Demokraten im Norden verteidigen müsste. Trotzdem Saul diese Zusammenhänge klar durchschaute, konnte er sich dem Verlangen Samuels nicht entziehen. Dies wäre als offene Stellungnahme gegen Juda gedeutet worden, und das junge Reich hätte der dann unausbleiblichen inneren Erschütterung sich vielleicht nicht gewachsen gezeigt. Ein kluger Feldzugsplan entschied schnell. Das feindliche Heer wurde zerstreut, der König der Amalekiter Agag gefangen genommen, von Saul aber nicht hingerichtet. Es widerstrebte ihm, den grundlos Überfallenen auch noch seines Lebens zu berauben. Das aber war durchaus nicht im Sinne der Judäer und der Priesterschaft. Und da Samuel auf alte Gerechtsame und die ungesühnten Übeltaten der Feinde aus der Vorväterzeit herpochend sich berief, stellte das Heer zum ersten Male sich gegen Sauls Meinung. Der König musste zulassen, dass Samuel den Amalekiterfürsten eigenhändig niederschlug. Damit aber waren auch die letzten Brücken zwischen der Priesterpartei und ihm abgebrochen. Samuel zog sich sofort nach Rama zurück. Saul begab sich wiederum nach Gibea. Beide wussten, dass der heimliche Gegensatz sich so gespannt hatte, dass er über kurz oder lang zum Ausbruch kommen musste. Fortan gab es keine Versöhnung mehr. Die Wege des Staates und der Kirche trennten sich, und Saul und Samuel sahen sich von diesem Tage an niemals wieder. Noch rollte Saul den inneren Zwist nicht auf, denn die Stunde der großen Außenentscheidung rückte heran. Das aufstrebende hebräische Volk bedurfte des Zugangs zum Meer. Furchtbar war dem König der Gedanke, dass er nur mit neuem Blut vergießen und dem Grausen der Zerstörung seine Aufgabe erfüllen konnte. Es gab Stunden, wo tiefe Trauer ihn erfasste und die schwere Last, die gerade auf seinen Schultern lag, das Unheil, das auf sein Volk und auf den Gegner zu wälzen, er auserwählt und gezwungen war, bedrückten ihn tief. Aber der ihm gewiesene Weg war klar. Da gab es kein Zögern und Ausweichen. Es war ein unerbittliches Muss. Er war der König. Für ihn gab es nur ein Gesetz, die Pflicht. Am meisten aber quälte ihn der steigende Zwiespalt im eigenen Lager. Da waren Stimmen, deren Ursprung nicht nachweisbar, Erscheinungen, die nicht zu begreifen waren. Aber in sich fühlte der König genau, dass die Einmütigkeit des Volkes zerrann. Eifrige Wühler waren geschäftig in leiser, nagender Arbeit. Sie umkreisten ihn und verdüsterten des Volkes Sinn. Seine Begeisterung kühlte sich ab. Seinen hingebenden Glauben gifteten sie in Misstrauen um, ihrer eigenen unsauberen Ziele halber gefährdeten sie das Vaterland und untergruben die junge Monarchie. Ihnen war der König nur wert und geheiligt, wenn er bereit war, Bannerträger ihrer Vorteile zu sein und ihren Willen zu tun. Über Saul, der klar und erhaben über kleine Menschlichkeit und menschliche Kleinheit hinwegblickte, vor dem alles Liebe dienerte und nachgiebig auswich, um hinter seinem Rücken alsbald wieder zusammenzuströmen, kamen die Menschenverachtung und der Menschenhass. Niedergeschlagen sann er seiner Ohnmacht nach und der Gemeinheit der anderen, und es gab Stunden, wo diese Gefühle sich verdichteten bis zur wirklichen Melancholie. Gerüchte hierüber verbreiteten sich, und die Verstimmungen des Königs wurden eilfertig in Krankheit, Gottverlassenheit und das Walten böser Dämonen umgedichtet. Das machte manches Herz bang und zog es von Saul ab. Die Priester hätten jetzt einen Vorstoß gegen ihn nicht ohne Aussicht auf Erfolg wagen können, aber es fehlte ihnen der geeignete Mann. Wollte man einen Prätendenten aufstellen, so musste es jemand sein, dem Liebe und Vertrauen der großen Masse zufiel, der aber zugleich, im Unterschied von Saul, einem alt angesehenen Geschlecht angehörte, dem also weit verzweigte Unterstützung sicher war. Auch galt es, den Gegensatz zwischen Nord und Süd auszunutzen. Der Gesuchte musste nach seiner Erziehung fest in der Hand der Priester sein. So begann man in Juda, die Stimmung gegen Saul zu verschärfen, um die Führung des Gesamtreiches vom unzuverlässigen Norden auf den strenggläubigen Süden überzuleiten. Eifrig hielten die Priester Umschau. Auch Samuel selbst scheute es nicht, sein hohes Alter in den Dienst dieses gottgefälligen Werkes zu stellen. Schließlich winkte in Bethlehem ein Ziel. Dort blühte das Geschlecht des Isai, der seine Abstammung in direkter Linie von Juda, dem Stammesvater selbst, nachweisen konnte. Zwar war es nicht reinen hebräischen Blutes, da der Großvater des Isai, Boas, eine Moabiterin namens Ruth geehelicht hatte und auch schon die Stammesmutter Tamar, Judas Frau, keine Nachfahrin Abrahams, sondern eine Kanaaniterin gewesen war. Aber ganz rassereinige Judäer gab es seit langem kaum mehr, und der Makel glich sich dadurch aus, dass ein Vorfahr Isais, Nahesson, schon als Fürst der Kinder Judas anerkannt worden war. Die 8 Söhne Isais waren also unter den Edlen von Juda die vornehmsten. In dem jüngsten von ihnen glaubte Samuel, alle notwendigen Eigenschaften vorzufinden, und er senkte den Samen des heißen Ehrgeizes vorsichtig in seine Seele. Der Jüngling, der als Hirt die väterliche Herde weidete und versorgte wie einst Saul, war gewandt, anstellig, klein und zierlich, aber von anmutigem Wesen und schönem Körperbau, geschmeidig in Bewegung und Benehmen, behende in Gang und Wort. Seine bronzegetönte Hautfarbe, die großen, unschuldig blickenden Augen und das rötliche Gelock um sein ebenmäßiges Gesicht machten ihn allen wohlgefällig. Seine Brüder hielten zwar nicht viel von ihm, sie kannten seinen Charakter genau und schalten ihn unter sich frech, vermessen und mit Herzensbosheit erfüllt. Fremden aber bot er sich sanft, bescheiden, zuvorkommend und fügsam dar. Sehr entzückte Samuel seine große musikalische Begabung und vor allem seine bis zur Übertriebenheit an den Tag gelegte und geübte Frömmigkeit. In aller Stille erging an die Vorsteher aller Priesterschaften ein Geheimbericht über den Sohn des Isai, den jungen David. Ein Vorwand, ihn am Hofe einzuführen, ergab sich leicht. Die trüben Stimmungen des Königs verflüchtigten sich am besten durch Musik. Von Gibea aus hatte man deshalb schon seit längerer Zeit nach jemandem Ausschau gehalten, der als Vorspieler dem König Zerstreuung bringen konnte. Abstammung, Alter, äußere Gaben ließen David, Isais Sohn, als sehr passend für diesen Posten erscheinen. Er wurde dem König empfohlen, und dieser hatte nichts gegen seine Person einzuwenden. Aber bevor David dem Rufe Folge leisten konnte, trat ein Ereignis ein, das alle klugen und heimlichen Absichten über den Haufen warf. Die erwartete Nachricht kam nun doch für alle überraschend und aufwühlend. Die Philister waren ins Land eingefallen, und schon die ersten Meldungen erwiesen, dass es sich diesmal nicht um Grenzstreitigkeiten handelte, sondern um einen ernstlichen und beträchtlichen Angriff. Aus den schon fast sagenhaft gewordenen Ureinwohnern, den Hünen, die im Winkel des Gebietes der Philister zwischen Gath und Asdod ihrem langsamen Aussterben entgegengingen, hatten sie eine besondere Heeresgruppe gebildet. Schon als Jahwe dem Erzvater Abraham das Land Kanaan verhieß und die Herrschaft über seine Bewohner versprach, zu denen damals die Philister noch nicht gehörten, hatte er die Riesen erwähnt. Als dann, nach dem Auszug aus Ägypten, die ersten Späher auf Moses Anordnung Palästina erforschten, erschreckten sie bei ihrer Rückkehr das Volk durch die Kunde von eben diesen Riesen, den Nachkommen des Enak, die im gelobten Lande siedelten. Später erwiesen sie sich als gar nicht besonders gefährliche Feinde. Und wenn nach der Legende die ersten Riesen Bastarde von Engeln und Menschenfrauen waren, so hatten die himmlischen Väter ihnen jedenfalls kein großes geistiges Erbe nachgelassen. Ihrer Stärke und Körperlänge glich ihr Verstand nicht. Sie wurden bei der Eroberung von Kanaan unter Josua fast völlig ausgerottet, der spärliche Rest mehr und mehr gegen die Küste gedrängt und vermochten auch dort, sich gegen die nachmals über See eindringenden Philister nicht zu behaupten. Jetzt hatten diese sie aber zum Heere eingezogen, und als der gewaltigste unter ihnen, Goliath, hervortrat und die Hebräer zu einem Zweikampfe herausforderte, der statt einer Massenschlacht das Schicksal des ganzen Feldzuges im Gottesurteil entscheiden sollte, befiel der gleiche Schrecken die Scharen Sauls wie einst ihre Ahnen. Koloss, Maße und Rüstung waren so furchtbar, dass niemand es wagte, ihm entgegenzutreten. Goliath verhöhnte die Hebräer morgens und abends während vieler Tage zum angenehmen Zeitvertreib. Die Entmutigung stieg. Hätte Sauls Strenge nicht geschreckt, wäre das ganze Heer auseinandergelaufen, aber lange war der Zustand nicht mehr erträglich. Das Wagnis einer Schlacht, bevor der geforderte Zweikampf erledigt war, erschien unmöglich. Eine solche Verletzung altgeehrter Kriegssitte hätte jeden von vornherein mit dem Gefühl der unvermeidlichen Niederlage erfüllt. Saul selbst und seine Söhne oder Abner durften als die Führer sich nicht stellen. Das verbot der Brauch, und die Philister hätten sie mit Recht abgelehnt. Der König verzehrte sich in Sorge, Scham und Verzweiflung. Er beschwor seine Leute, setzte höchste Preise aus, versprach schließlich sogar eine seiner eigenen Töchter dem zur Ehe, der das Abenteuer unternehmen wollte, aber niemand meldete sich. In dieser Zeit sandte Isai, dessen drei ältesten Söhne im Felde standen, David zu ihnen. Das Gerücht, dass an der Front irgendetwas nicht in Ordnung sei, war ins Land gedrungen. Die Miesmacher unkten mit erhobenen Fingern und emporgezogenen Augenbrauen ein schlimmes Ende. Sie hatten natürlich schon längst gewusst, dass die Sache übel ablaufen würde und vermehrten die Bängnis und Überreizung durch ihre überaus zeitgemäße Weisheit bedeutend. Der Geist der Heimat wirkte wiederum zum Heere hinaus. Isai wollte in diesen schweren Tagen seinen Söhnen wenigstens einige Liebesgaben zukommen lassen und gab David auch ein ansehnliches Paket für ihren Vorgesetzten mit. Die reichen Leute sollten dies zwar nicht tun, und Feldwebel aller Heere der Welt sind auch stets unbestechlich gewesen, aber vielleicht gab es hier eine Ausnahme, einen, der Geschenke annahm. Der Zufall konnte es dann fügen, dass nicht gerade die jungen Leute aus dem angesehenen und sehr begüterten Geschlecht Judas auf die gefährlichsten Posten gestellt wurden, sondern andere, ärmere, nicht von altem Adel, die keine Pakete aus der Heimat erhielten. David war über den Auftrag begeistert. Er hatte es vor Ungeduld daheim kaum ausgehalten. Nach Kampf und tapferen Taten, Mann gegen Mann und Auge in Auge, dürstete er nicht gerade. Als Freiwilliger hatte er sich nicht gemeldet. Aber irgendwie dabei sein wollte er gerne. Die Begehrlichkeit und Unruhe, der Vorwitz und die Vordringlichkeit, die den Südstämmen der Hebräer vielfach eigneten, waren bei ihm durch die Einflüsterungen der Priester und das Interesse, das Samuel ihm bezeigt hatte, außerordentlich gesteigert. Der Traum von Herrschaft, womöglich über die ganze Erde, der jeden gesunden jungen Menschen heimsucht, spukte in seiner regen Fantasie beständig. Kriegszeit und die Aussicht auf Abenteuer boten solchen Vorstellungen die beste Nahrung. Die Brüder empfingen ihn übel. Schon bevor er sie aufsuchte, hatte er überall im Lager herumgelungert, mit seinen schnellen Augen alles erspäht, mit seinen weit geöffneten Ohren alles erlauscht. Der älteste der Söhne Isais fuhr ihn hart an und riet ihm, sich nur möglichst schnell wieder auf den Weg zu machen. Ihn treibe ja doch nur Neugier, er solle sich lieber um seine verwahrlosten Schafherden kümmern. David berief sich auf des Vaters Befehl. Als der Bruder ihn überhaupt keine Antwort würdigte, fragte er die Umstehenden, was mit dem Goliath vorgehe. Vor allem, welche Art und wie groß die Belohnung sei, die dem Bezwinger des Riesen zugesagt war, und er machte allerhand Andeutungen, als ob er sich getrauen möchte, den Kampf aufzunehmen. Es geschah wohl mehr, um den Bruder zu ärgern, allenfalls bewegte ihn Gedankenspielerei, Ruhmredigkeit und der Wunsch, sich hervorzukehren. Aber das Geschwätz kam vor Saul, der ließ ihn rufen, und jetzt konnte Davids Ehrgeiz und Prahlsucht schwer zurück. Der König nahm ihn nicht für voll. Das stachelte den jungen Judäer besonders auf. Er renommierte mit Heldentaten, die er als Beschützer seiner Herde gegen das Raubzeug vollbracht habe, plapperte großtönende Worte vom Schutze Gottes, und Saul sagte sich schließlich, dass jedenfalls der Mut dieses Knaben dem Herr ein Beispiel geben und die gesunkenen Geister auffrischen könnte. Er gab Befehl, ihn zu wappnen. Aber David stolperte über das lange Schwert, als er zu gehen versuchte. Er trug die Last des Panzers nicht, und wäre nicht allen so bitter ernst zumute gewesen, so hätte wohl ein allgemeines Gelächter die Narretei beendet. In Davids eifrigem Gehirn jagten sich die Gedanken. Aufgeben wollte er nicht. Das hieße allen Zukunftshoffnungen entsagen. Er hätte auch zu Hause vor dem Zorn der beschämten Brüder und dem allgemeinen Spott keine ruhige Stunde mehr gehabt. So, wie es gemeint war, in echtem, ehrlichem Kampfe konnte er den Feind nicht bestehen. Aber war er auch schwächlich, so traute er doch seinem Verstande mehr zu als dem dieses langen Schlagetods. Schließlich, er hatte schnelle Füße, und zum Davonlaufen bot sich wohl immer noch eine Gelegenheit. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Alice Stein.